Ein Mann stand am Tor, die Tiere davor. Er nahm sein Gewehr und sie lebten nicht mehr. 1. Juni 78, 13.17 Uhr. Maxim Kamera, Mitarbeiter der Comcon 2. Seine Exzellenz blickte nicht auf, so dass ich nur seinen kahlen, von blassen Sommersprossen bedeckten Schädel sah. Dieser Empfang bedeutete tiefe Besorgnis. Setz dich. Du musst einen Menschen ausfindig machen. Wen? Leif Abalkin, Professor. Hat gestern die Polarbasis aus dem Sarak in Richtung Erde verlassen. Auf der Erde nicht registriert. Ein Progressor, der sich nach seiner Rückkehr nicht registrieren ließ, beging zwar eine Ordnungswidrigkeit, aber was interessierte das die Kommission für Kontakte mit anderen Zivilisationen? Und noch dazu seine Exzellenz persönlich. Es besteht Grund zu der Annahme, dass Abalkin sich verbirgt. Niemand in der Kommission weiß, dass ich mich für diesen Mann interessiere. Und das darf auch auf keinen Fall jemand erfahren. Keinerlei Ausnahme. Ich war verblüfft. So einer Geheimhaltungsstufe war ich auf der Erde noch nie begegnet. Was heißt keinerlei Ausnahme? Keinerlei heißt keinerlei. Ja, Exzellenz. Du wirst mit vielen Leuten sprechen müssen. Jedes Mal wirst du eine Legende benutzen. Um die Legenden kümmere dich bitte selbst. Du beginnst bei seinen Bekannten. Alles, was sie über sie wissen, ist hier drin. Die Mappe aus mattem Plastik wurde von einem Metallschloss zusammengehalten. Und vorn drauf war kaminrot eingeprägt Lev Vyacheslavovich Abalkin. Und darunter 07. Hören Sie, Exzellenz, warum in solcher Form? Weil die Materialien in anderer Form nicht existieren. Übrigens erlaube ich nicht, dass eine Kristallkopie angefertigt wird. Noch Fragen? Termin? 5 Tage, nicht länger. Seine grünen Augen musterten mich von unten herauf. Und seine Pupillen verengten und weiteten sich wie bei einer Katze. Geh an die Arbeit. 1. Juni 78, 13.32 Uhr. Einiges über Lev Abalkin, Progressor. Ein Progressor. So. Offen gesagt, ich mag die Progressoren nicht. Obwohl ich selbst einer der Ersten war. Ein Progressor muss die Schattengrenze der Moral durchschreiten. Muss diesen durch und durch trivialen Gedanken fest in sein Weltbild einfügen. Ja, es gibt in der Welt Intelligenzwesen, die wesentlich weniger wert sind als wir selbst. Nur dann erwirbt man die Fähigkeit, in die Unseren und die Anderen zu unterscheiden. In kritischen Situationen erst zu handeln und später Klarheit zu gewinnen. Wie erwartet, enthielt die Mappe nichts als Papier. Ich hatte seit fast 20 Jahren nicht mehr mit Papier zu tun gehabt. Obendrauf lag ein Funkspruch. 1. Juni, 13.01 Uhr, Elefant an Wanderer. Auf Ihre Anfrage vom 1. Juni, 7.11 Uhr, betreffend Tristan, teile ich mit, am 28.05. flog Tristan, Arzt der Basis Saraksch im Außendienst, zur Reihenuntersuchung von Lev Abalkin, Chiffrierer im Stab der Flottengruppe Z des Inselimperiums. Am 29.05. erschien Abalkin mit Tristans Flugboot auf der Basis Saraksch. Nach seinen Angaben wurde Tristan von der Abwehr des Stabes Z enttarnt und getötet. Beim Versuch, Tristan zu retten, wurde Abalkin auch enttarnt und machte einen gewaltsamen Durchbruch. Physisch unverletzt stand er am Rande eines psychischen Zusammenbruchs und bat, mit Linientransfer 611 zur Erde geschickt zu werden. 611 kam am 30.05. auf der Erde an. Abalkin dort bis heute 12.53 Uhr nicht registriert. Elefant. Sonderbar. Hatte Abalkin Tristan umgebracht? Zur Sache. Blatt Nummer 1. Abalkin Lev Vyacheslavovich, geboren am 6.10.38, posthumer Sohn von Stella und Vyacheslav Borisovich, die im September 38, dass Mitglieder der Gruppe Jormala mit dem Raumschiff Finsternis in das schwarze Loch EN200056 eindrangen. Postum war gut. Die Eltern konnten noch Millionen Jahre leben. Egal. Jedenfalls, als sie unser Universum für immer verlassen hatten, wurde ihre befruchtete Eizelle aktiviert. Erziehung in der Internatsschule 241, Ausbildung an der Progressorenschule Nummer 3, Europa. Berufliche Neigungen, Tierpsychologie, Theater, Ethnolinguistik. Arbeiten, Februar 58, Diplompraktikum, Planet Sarax, Kontaktversuch mit der Rasse der Kopfler, sieh mal an. Ich erinnerte mich ja an ihn. Richtig, das war 58, dieses etwas mürrische Bürschlein von einem Praktikanten. Blasses Gesicht, langes, glattes, schwarzes Haar, wie ein Indianer. Die Welt ist ein Dorf. März 60, Planet Sarax, Leiter und Ausführender der Operation Mensch und Kopfler. Juni 63, Planet Pandora, Umschulungskursus zum Progressor. August 64, Planet Giganda, erster selbstständiger Infiltrationsversuch. September 67, Planet Sarax, Infiltration in die Republik Honti als Untergrundkämpfer. Mehr stand nicht auf Blatt 1. Das heißt, auf der Rückseite hatte jemand über das ganze Blatt braune Striche gezogen, die so etwas wie ein kyrillisches J bildeten. Was das wohl bedeutete? Um 14.23 Uhr war ich fertig mit der Inhaltsübersicht. Den größten Teil der Papiere bildeten Dokumente, die Herr Balkin offensichtlich selbst geschrieben hatte. Einmal war da sein Bericht über die Operation Tote Welt auf dem Planeten Esperanza. Dann waren da 22 Seiten Korrespondenz mit seiner Leitung. Sie beginnt im Oktober 63 mit einem Brief an die Comcon 1, in dem er seinem Befremden darüber Ausdruck gibt, dass man die Operation Kopfler im Weltraum eingestellt hat, ohne mich zu konsultieren. Zumal sich diese Operation doch sehr erfolgreich entwickelt hat. Im November desselben Jahres schreibt er, diesmal schon völlig verzweifelt, an Komov. Möchte ich Sie inständig bitten, die Operation Kopfler im Weltraum wieder aufzunehmen. Gleichzeitig protestiere ich dagegen, dass man mich auf einen Umschulungskursus schicken will, der weder meinen Neigungen noch meinen Fähigkeiten noch meinem ganzen Wesen entspricht. Der Junge war scheinbar der geborene Tierpsychologe. Und trotzdem mussten sie ihn zum Progressor machen, zum Residenten, zum Mitglied einer Kampftruppe. 5 Jahre hatte er geschrien, dass es die ganze Comcon hörte, was macht er mit mir? Und dann wundern sie sich, wenn er eines Tages durchdreht. So viel war klar. Was immer dieser Abalki noch angestellt haben mochte. Und etwas angestellt hatte er offensichtlich. Ich jedenfalls war auf seiner Seite. 1. Juni 78, 16.43 Uhr. Lev Abalkins Lehrer. Sergei Pavlovich Fedoseev lebte gesund und munter am Ufer des Ajatska-Sees. Keine 10 Minuten mit dem Gleiter entfernt. Er empfing mich ohne Verwunderung. Überhaupt zeigte sein Gesicht kaum eine Regung. Wie übrigens bei den meisten von diesen alten Leuten, die sich mit ihren über 100 Jahren einen völlig klaren Geist und einen vollkommen gesunden Körper erhalten haben. Mögen Sie ein Glas Milch? Gern. Ich stellte mich vor und tischte ihm meine Legende auf. Ich war Journalist, von Beruf Tierpsychologe, und sammelte momentan Material für ein Buch über die Kontakte des Menschen mit den Kopflern und so weiter und so fort. Wer sind diese Kopfler? Sieh mal einer an. Hat es dieser Lev Abalkin nicht für nötig gehalten, sich vor seinem Lehrer seine Erfolge zu rühmen? Ich erklärte, dass die Kopfler eine vernunftbegabte, kynoide Rasse seien, die auf dem Planeten Sarax in der Folge von Strahlenmutationen entstanden waren. Kynoiden? Hunde? Ja. Intelligente, hundeartige. Befasst sich Ljowa mit Hundeartigen? Hat erreicht, was er wollte. Tiere hat er schon immer gern. Ich war überzeugt, dass er Tierpsychologe werden sollte. Was wollen Sie konkret von mir wissen? alles. Wie er war. Was ihn interessierte. Welche Freunde er hatte. Ich will es versuchen. Er war ein verschlossener Junge. Nicht infolge eines Minderwertigkeitskomplexes, gar nicht. Es war die Verschlossenheit eines ständig beschäftigten Menschen, als wollte er keine Zeit auf seine Mitmenschen verschwenden. Als wäre er andauernd und tiefgreifend von seiner eigenen Welt in Anspruch genommen. Noch einen Schluck Milch? Oh, sehr gern. Außerdem war er absolut ehrlich. Er log nie, er verachtete Lügen und Lügner. Aber das wird Sie kaum interessieren. Sie möchten ja wissen, wie sich bei Ihnen der künftige Tierpsychologe herausstellte. Und Sergei Pavlovich machte sich ans Erzählen. Das hatte ich mir selbst eingebrockt. Ich machte ein aufmerksames Gesicht, warf Achs und Achsos ein und rief einmal sogar, zum Teufel, das ist genau, was ich brauche. Manchmal kann ich meinen Beruf nicht ausstehen. Und Freunde hatte er kaum? Warum interessieren Sie sich ausgerechnet für Lev? Ich habe 172 Menschen auf das Leben vorbereitet. Warum ausgerechnet Lev? Er war nicht mein Schüler. Ich habe keinen Kontakt zu ihm bekommen. Er ist mein einziger Misserfolg. Sergei Pavlovich, was sagen Sie da? Awalkin ist ein Wissenschaftler von Rang. Kopfler mag sein. Aber es ist nicht im geringsten mein Verdienst. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sergei Pavlovich. Schade nur, dass er keine Freunde besaß. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Namen seiner Mitschüler geben. Maja Glumova. Das ist es. Was assoziiert er nur mit diesem Namen? Versuchen Sie, Maja Glumova ausfindig zu machen. Er hat ja ganz dunkle Flecken im Gesicht. Maja Glumova. 1. Juni 78, 19.23 Uhr. Ein kleiner Zwischenfall mit Jadwiga Michailowna. Maja Teubowna Glumova war Historikerin und arbeitete, oh Wunder, im Museum für außerirdische Kulturen drei Straßen weiter am Sternenplatz. Aber sie war nicht zu Hause. Ihr 11-jähriger Sohn erklärte mir, sie würde auch nicht mehr nach Hause kommen, sondern morgen früh gleich wieder zur Arbeit gehen. Ob er etwas ausrichten solle? Nein, das sollte er nicht. Auf meiner Personenliste hatte ich nur noch einen Namen, auf den ich aber wenig Hoffnung setzte. Der trifft sich schon nach einem Vierteljahrhundert Abwesenheit, ausgerechnet mit seiner Schulärztin. Lev Awalkin? Verzeihung, wie heißen Sie? Maxim Kamera. Verzeihen Sie, Maxim. Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Vertreten Sie sich selbst oder eine Organisation? Sehen Sie, Jadwiga Michailowna, das ist... Im Hauptberuf bin ich Progressor. Bis vor kurzem war ich bei der ComCom. Sie haben sich selbstständig gemacht? Ja, gewissermaßen. Wissen Sie, Maxim, ich unterhalte mich gerne mit Ihnen. Aber etwas später. Ich rufe Sie in 2 Stunden zurück. Gewiss doch. Wie es Ihnen passt. Irgendwie seltsam ihr Lächeln. Als wüsste sie, dass ich log. Meine Ohren glühten. Verfluchter Beruf. Exzellenz. Berichte. Ich berichtete. Ist das alles? Bis jetzt. Was hat die Kinderärztin mit der Sache zu tun? Ich bemühe mich, alles zu überprüfen. Sei still. Gib mir deine Liste. Er nahm die Liste und studierte sie lange. Wobei er von Zeit zu Zeit mit der knochigen Nase wackelte. Deine Legende gefällt mir. Alles Übrige ist schlecht. Du hast dir weismachen lassen, dass er keine Freunde hatte. Tristan war sein Freund. Such. Und diese Glumova, das ist auch gut. Aber die Lekanova lässt du. Aber sie ruft mich doch sowieso an. Das tut sie nicht. Exzellenz, meinen Sie nicht, ich würde erfolgreicher arbeiten, wenn ich wüsste, worum es geht? Ich glaube, das würde nichts nützen. Vorläufig kann ich dir sowieso nichts sagen und ich will es auch nicht. Ein Persönlichkeitsgeheimnis? Ja, mein Persönlichkeitsgeheimnis. 1. Juni 78, 22.45 Uhr. Aus dem Bericht Lev Abalkins über die Operation Tote Welt auf dem Planet Esperanza. Wir gehen in der Mitte der Straße, voran Weppel, links hinter ihm ich. Die übliche Art des Vorgehens, dicht an den Wänden entlang, mussten wir aufgeben, weil die Fußwege unter herabgefallenem Putz, zerschlagenen Ziegeln, Scherben von Fensterglas begraben sind und schon zweimal sind uns Bruchstücke von Simsen beinahe auf den Kopf gefallen. Das Wetter ändert sich nicht. Der Himmel ist nach wie vor wolkenverhangen. In Böen weht ein feuchter, warmer Wind. Treibt undefinierbaren Müll über die geborstene Straßendecke. Kräuselt das stinkende Wasser in den schwarzen stehenden Pfützen. Sehr viele Ratten. Unerfindlich, wovon sie sich in dieser Steinwüste ernähren. Höchstens von den Schlangen. Wovon die Schlangen sich ernähren, ist auch unerfindlich. Höchstens von den Ratten. Mitteilung von der Gruppe Remgel Turin. Macht große Fortschritte bei der Erforschung der großen Müllhalde. Versichert, dass er den Index der hiesigen Zivilisation in Bälde bis auf die zweite Stelle genau bestimmen kann. Ende. Ich versuche mir diese Müllhalde vorzustellen. Riesenhaft. Ohne Anfang und Ende. Wie sie eine halbe Welt unter sich begraben hat. Eine Mitteilung von der Gruppe Espada. Sind im Nebel ein paar Kilometer fehlgelandet. Weder die bestellten Felder noch die Siedlungen zu sehen. Dafür die Ufer des Ozeans. Bedeckt von kilometerbreiten Streifen schwarzen Schorfs. Anscheinend von der Stadt im Schweden. Weppel läuft in wiegendem Gang die halb verwischte Mittellinie der Hauptstraße entlang. Massig. Mit zottigem Fell. Sein riesiger, runder Kopf wie immer nach links gewandt, so dass er mit dem rechten Auge geradeaus sieht und mit dem linken nach mir schielt. Die Schlangen beachtet er nicht, ebenso wenig die Mücken. Die Ratten interessieren ihn, aber nur vom kulinarischen Standpunkt. Meldung. Vor uns ein 2 Meter hoher Zylinder, Durchmesser 1 Meter. Aus durchscheinendem, bernsteinartigem Material. Ovale Tür. Steht offen. Leer. Scheint früher senkrecht gestanden zu haben. Bis eine Ladung Sprengstoff seitlich unten angebracht wurde. Steht jetzt schräg. Sonst unbeschädigt. Sieht aus wie ein leeres Glas. Ende. Aber mit einer Tür. Fragen? Wozu ist dieses Ding hier aufgestellt worden und wen hat es gestört? Hast du Fragen, Weppel? Mein Volk kennt dergleichen Gegenstände nicht. Mein Volk interessiert sich nicht dafür. Sein Volk, bitte sehr, interessiert sich nicht dafür. Fertig. Ich muss lächeln. Beherrsche mich aber. Denn Weppel kann es nicht ausstehen. Er reagiert sehr sensibel auf jede Nuance der menschlichen Mimik. Überhaupt verstehen sich die Kopfler 100-mal besser auf die Menschen, als die Menschen sich auf die Kopfler. Ich bin seit 5 Jahren mit Weppel befreundet, habe ihm die Sprache beigebracht, würde, wenn nötig, für ihn kämpfen wie für mich selbst. Und Weppel? Ich weiß nicht. Ich weiß nach 5 Jahren nicht, wer ich für ihn bin. Meldung. Vor uns der erste Eingeborene. Vorsicht! Kein Risiko eingehen! Da ist keine Gefahr. Sieht aus wie ein Harlekin. Dürr wie ein Gerippe. Rote abstehende Haare. Von Kopf bis Fuß in einer Art bunt kariertes Tuch gehüllt. Auf Ärmel und Hosenbeine kleine Schellen genäht, die unablässig klingeln. Weil er sich mit Armen und Beinen in einem grotesken Rhythmus bewegt. Der erste Eingeborene, den wir treffen, muss ein wahnsinniger Clown sein. Ende. Gefahr von hinten! Ich werfe mich herum. Nichts Besonderes. Ein einstöckiges Haus. Verfallen wie alle anderen. In welchem Fenster? Weiß nicht. In keinem Fenster. Wollen wir nachsehen? Es wird schon schwächer. Vorbei. Wie von Anfang an. Menschen? Tiere? Eine große Bosheit. Unbegreiflich. Das war ein Hinterhalt. Wo ist der Harlekin? Der ist verschwunden. Das war ein Hinterhalt. Der Harlekin sollte euch ablenken. Unlogisch. Wir waren ja abgelenkt und es ist trotzdem nichts passiert. Soll ich Verstärkung schicken? Unsinn. Am linken Straßenrand eine sehr lange Kolonne von Lastwagen unterschiedlichen Typs. Auf den Ladeflächen türmt sich Hausrat. Sieht aus wie Spuren einer Massenevakuierung. Aber warum in Richtung Stadtzentrum? Wir treten auf einen Platz und machen sofort Halt. Meldung. Eine Kanone. Links in der Ecke eines größeren Platzes. Dahinter viele angefaulte Munitionskisten. Allesamt leer. Hier ist vor langer Zeit bis zur letzten Granate geschossen worden. Gegenüber Hauswand mit gewaltigen Einschusslöchern. Inzwischen überwuchert. Davor bernsteinfarbener Pavillon. Unbeschädigt. Muss Ziel der Schüsse gewesen sein. Erstaunlich haltbares Material. Ende. Irgendwelche Fragen? Dieselben wie bei dem gleichfarbigen Zylinder. Von wem ist der Pavillon aufgestellt worden? Und wer hat ihn zu zerstören versucht? Verstanden. Alles, was hier geschehen ist, liegt Jahre zurück. Aber noch immer liegt über allem eine Atmosphäre des Hasses und der Raserei, die bedrückend ist. Menschen. Aber kein Zweifel. Eisen und Feuer. Ruinen. Immer dasselbe. Bestimmt erinnert sich Weppel jetzt an seine Heimat. Wälder voll tödlicher Technik, wo sich verkohlte radioaktive Baumstämme emporrecken und selbst der Erdboden von Hass, Angst und Tod durchdrängt ist. Mir geht durch den Kopf, dass in Zeiten globaler Katastrophen alle Scheußlichkeit einer Zivilisation an die Oberfläche des Daseins gespült werden. Alter Bodensatz, der sich über Jahrhunderte in den Genen abgelagert hat. Die Katastrophen mögen verschieden sein. Seuchen, Weltkriege, geologische Explosionen. Sie fördern immer denselben Abschaum zutage. Hass, tierischen Egoismus, Grausamkeit. Juni '78, 8:17 Uhr. Maja Glumova, die Freundin Lev Abalkins. Sie saß in ihrem Arbeitszimmer an ihrem Schreibtisch. Als ich eintrat, blickte sie mich zerstreut an, gleichsam durch mich hindurch. Blickte und schwieg. Der Tisch vor ihr war leer. Nur ihre Hände lagen darauf, als hätte sie sie vor sich hingelegt und dann vergessen. Verzeihen Sie bitte. Ich heiße Maxim Kamera. Ja, ich höre. Sie hörte nicht. Sie hörte und sah mich nicht. Jeder anständige Mensch wäre jetzt stillgegangen. Ich legte ihr meine Legende vor. Verstehen Sie, ich möchte zeigen, wie sich Abalkin zu einer Kapazität im Grenzbereich von Tierpsychologie und Sozialpsychologie entwickelt. Aber er ist ja gar keine Kapazität geworden. Sie haben einen Progressor aus ihm gemacht. Sie haben ihn ja... Sie weinte selbstvergessen wie ein Kind. Zitterte am ganzen Körper. Ich saß da wie der letzte Idiot. Sie weinte und weinte. Und dann sprach sie, als würde sie laut denken, ohne jegliche Ordnung und ohne Ziel. Er hat mich verhauen. Oh ja. Ihm war es egal, dass ich ein Mädchen war. Ich gehörte ihm und damit basta. Sie war damals 5, er 8 Jahre alt. Er lief im Kreis herum und schrie. Ein Mann stand am Tor, die Tiere davor, er nahm sein Gewehr und sie lebten nicht mehr. Ich musste lachen und da verprügelte er mich zum ersten Mal. Das war schön, sein Eigentum zu sein. Denn er liebte sie. Er liebte nie jemand anderen, nur sie. Er trat auf der Bühne auf, sang, rezitierte für sie. Er tauchte 32 Meter tief. Für mich. Und nachts schrieb er Gedichte. Auch für mich. Ihm gehörten auch noch andere Sachen. Der ganze Wald rings ums Internat zum Beispiel. Jeder Vogel, jedes Eichhörnchen, jeder Frosch in jedem Graben. Die Schlangen gehorchten ihm. Er entfesselte Kriege zwischen den Ameisenhaufen und schlichtete sie. Er konnte Hirsche wieder gesund machen und sie alle gehörten ihm. Aber dann wurde sie älter, wollte ihre Freiheit, hatte keine Lust mehr, sein Eigentum zu sein. Er verprügelte sie, grausam und erbarmungslos, wie seine Wölfe. Aber ich war kein Wolf. Ich war störrischer als alle Wölfe zusammen. Da nahm er sein Messer und schlitzte sich mit einem rasenden Lächeln den Arm auf. Von der Hand bis zum Ellenbogen. Er fragte, und nun? Und noch ehe er zusammengebrochen war, wusste ich, dass er recht hatte. Dass er immer recht gehabt hatte, von Anfang an. Als er aus den Ferien zurückkam, war alles vorbei. Sie existierte nicht mehr für ihn. Er hatte die Sache, die ihm gehörte, verloren und sich damit abgefunden. Und als er sich wieder an sie erinnerte, war alles anders. Sie hatten schon angefangen, ihn umzumodeln. Er war schon fast ein Progressor. Schon auf halbem Weg in eine Welt, wo einer den anderen quälte und verriet. Er schrieb ihr Briefe. Sie antwortete nicht. Er rief sie. Sie erwiderte die Rufe nicht. Er hätte nicht schreiben und rufen sollen, sondern selber kommen und mich verprügeln. In seinem letzten Brief stand, ein Mann stand am Tor, die Tiere davor, er nahm sein Gewehr und sie lebten nicht mehr. Mehr stand nicht in dem Brief. Und plötzlich begriff ich, und eine Sekunde später sagte sie es auch, sie hatte sich gestern mit ihm getroffen. Und irgendetwas war zwischen ihnen passiert, weswegen sie sich jetzt bei einem Unbekannten ausweinte. Sie kam zur Besinnung und ich auch, nur ein paar Sekunden früher. Ich war ja im Dienst, hatte meine Pflicht zu tun, jeder tut seine Pflicht. Diese dumpfen, rissigen Worte. Wer sind Sie? Er dämmerte, dass ich nicht zufällig hier war. Wer sind Sie? Ich heiße Maxim Kamera. Ich bin Journalist, aber um Gottes Willen, ich komme offenbar ungelegen. Der Journalist Kamera wirkte erbärmlich. Kein Zweifel, er war auf so eine Situation nicht vorbereitet und hatte keine Ahnung, wie er da wieder rauskommen sollte. Maja Teubowna, ich bin doch wirklich, um Gottes Willen, Sie denken doch nicht. Der Journalist stand höchst unbequem über den Tisch gebeugt und versuchte fortwährend, Maja Teubowna aufmunternd am Ellenbogen zu fassen. Er war ziemlich widerlich anzuschauen, aber ganz gewiss völlig harmlos. Maja Teubowna, soll ich vielleicht irgendjemand rufen? Unsinn, ich bleib noch eine Weile bei Ihnen. Sie brauchen nicht bei mir zu bleiben. Gehen Sie lieber zu Ihrem Studienobjekt. Das kommt gar nicht in Frage. Das hat Zeit. Außerdem kenne ich doch diese Progressoren auf Urlaub. Der schlendert bestimmt durch die Stadt und hängt Sentimentalitäten nach. In der Stadt ist er ganz bestimmt nicht. Darf ich fragen, wieso? Er ist auf den Waldaihöhen. Kurort Osinuschka, am Veljesee. 2 Stunden Flug. Die Nullverbindung funktioniert ja im Moment nicht. Hören Sie, Kamera, lassen Sie mich allein. Ich nütze Ihnen im Moment ja doch nichts. Und jetzt erst erfasste der Journalist Kamera die Peinlichkeit seiner Lage. Er sprang auf, stürzte zur Tür, stockte, kehrte halb zurück, stürzte wieder zur Tür und warf dabei einen Sessel um. Endlich schob er mit dem Hintern die Tür auf und verschwand im Korridor. Ich schloss sorgfältig die Tür, blieb eine Weile stehen und rieb mir mit dem Handrücken die verkrampften Gesichtsmuskeln. Mir war übel vor Scham und Ekel vor mir selbst. 2. Juni 78, 15.03 Uhr. Kurort Osinuschka, Dr. Kuanek. Vom Ostufer aus erschien Osinuschka als verstreute Ansammlung weißer und roter Dächer, die im rot-grünen Ebereschendickicht versanken. Ich zog mich aus und stieg ins Wasser. Das Wasser war gut im Veljesee. Klar und süß, das Schwimmen ein reines Vergnügen. Und so kommen Sie den ganzen Weg von Moskau? Los mit der Badehose? Wieder hatte ich es mit einem 100-Jährigen zu tun. Er war trocken und hager, wie seine Angelrute aus Bambus. Raumfahrer? Progressor? Ethnologe? War ich. Ich bin Arzt. Sie brauchen mich nicht zufällig. In den letzten Jahren hat mich ja kaum jemand gebraucht, aber ein Patient kommt selten alleine. Und gestern wurde ich gebraucht. Sie brauchen mich nicht? Nur als angenehmen Gesprächspartner. Und dann kommen Sie erst mit mir Tee trinken. Gestern früh war also unverhofft ein sonderbarer Mann aufgetaucht. Wieso sonderbar? Erstens kam er ohne Fahrzeug, zweitens nicht zu Fuß. Bleibt nur der Nulltransport. Und der ist seit Tagen infolge von Fluktuationen des Neutrinofeldes gestört. Folglich kann er nur rein zufällig hier gelandet sein. Aber wieso stürzt er sich dann auf mich? Als hätte ich ihm sein Leben lang gefehlt. Dieser letzte Punkt kam dem nur in der Badehose reisenden Touristen Kamera etwas nebulös vor. Und Dr. Guanek säumte nicht, die nötigen Erläuterungen abzugeben. Natürlich brauchte er nicht mich persönlich. Er brauchte einen Arzt, je eher, desto besser. Er war hochgradig nervös erschöpft. Das konnte ich mit bloßem Auge sehen. Der Tourist Kamera ließ sich nicht lumpen und berichtete seinerseits aus seiner eigenen Erfahrung, wie er mal als Progressor an nervöser Erschöpfung... Aber das lässt sich doch überhaupt nicht vergleichen. Bei den Progressoren ist alles viel komplizierter und gleichzeitig auch simpler. Das war kein Progressor. Schon vom Typus der nervlichen Organisation her völlig ungeeignet. Das war ein Schauspieler oder ein Maler, wahrscheinlich nach einer schweren schöpferischen Krise. Und Dr. Guanek hatte beileibe nicht zum ersten Mal mit solch einem Fall zu tun. Da war zum Beispiel... Ich persönlich würde um nichts in der Welt mit so einem bescheuerten Künstler im selben Kurort sein wollen. Der erwähnte bescheuerte Künstler ist offenbar in der Vorahnung, dass ein ehemaliger Progressor über Osinuschka kommen würde, bereits heute früh abgereist. Wo hat denn der Neurastheniker gewohnt? Dr. Guanek war schockiert und wies stumm auf eine malerische Hütte mit der großen blauen Nummer 6. Sehr gut. Da gehen wir schon mal nicht hin. Gehen wir erst mal darüber. Herrlich, dieses Ebereschendickicht. So saftig und kräftig in den Farben. Kommen Sie. Entschuldigen Sie mich. Wissen Sie, ich pflege mich nach dem Tee in der Hängematte auszuruhen. Ein einziger flehender Blick. Und er hätte sich zweifellos als Führer angeboten. Ja, ja, ja, ja, das verfluchte Alter. Und damit war der Fall erledigt. 2. Juni 78, 17.08 Uhr, in der Hütte Nummer 6. Ein Sessel war umgekippt, die Liege verwüstet und der ganze Fußboden übersät mit Fetzen zerrissenen Papiers. Ich sammelte das Papier auf und machte es mir im Sessel bequem. Seltsam. Jemand hatte mit sicherer Hand Gesichter gezeichnet. Vorwiegend von Kindern. Kleine Tiere, Bauwerke, Landschaften, auch eine Art Geländeskizze. Gehölze, Bäche, Sümpfe, Wegkreuzungen. Am Kopf der Liege das zerfetzte Taschentuch einer Frau. Maja Glumova. Was hatte sie hier gehört und gesehen? Es lief alles auf die Zeichnungen hinaus. Ich langte nach dem Videophon und wählte die Nummer seiner Exzellenz. Er unterbrach mich nicht ein einziges Mal. Bei der Glumova hast du fast nichts erreicht. Das war nicht möglich. Sie war hysterisch und als sie zu sich kam, musste ihr schleunigst der Idiot von Journalist gegenüber sitzen. Du musst dich noch einmal mit ihr treffen. Dann muss ich die Legende ändern. Was schlägst du vor? Zum Beispiel, ich bin von der ComCon, auf irgendeinem Planeten ist ein Unglück passiert. Balkin war der einzige Zeuge, ist aber so angeknackst davon, dass er sich versteckt hält und niemand sehen will. Wir suchen ihn, um zu erfahren, was passiert ist. Wozu musstest du heute Morgen ins Museum? Was heißt wozu? Um mit der Glumova zu sprechen. Er hob langsam den Kopf und ich sah seine Augen. Die Pupillen weiteten sich über die ganze Iris aus. Die Glumova arbeitet im Museum für außerirdische Kultur? Ja. Aber warum denn nicht? In der Abteilung für Objekte ungeklärter Bestimmung? Ja. Wieder füllte die Glatze den Bildschirm. Exzellenz. Schweig! Und wir schwiegen. Lange. So, geh nach Hause und bleib dort. Es kann jede Minute sein, dass ich dich brauche. Am ehesten nachts. 2. Juni 78, 21.33 Uhr. Lev Abalkin von Angesicht zu Angesicht. Ich drückte auf die Taste des Videophones. Der Bildschirm wurde hell, zeigte aber kein Bild. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich Sie nicht sehen kann. Verzeihung, ich habe vergessen. Ein Gesicht, schmal, bläulich fahl, mit tiefen Falten von den Nasenflügeln bis zum Kinn. Guten Tag, Maxim. Schwarzes, schulterlanges Haar. Erkennen Sie mich? Ich erkannte ihn sofort. Lev Abalkin. Saraksch. Die blaue Schlange. Mein Gott, Ljowa! Ich suche sie doch! Ich brauche sie! Ich schreibe doch ein Buch über die Kopfler. Ja, ich weiß. Deshalb rufe ich ja an. Aber ich habe doch schon lange nichts mehr mit den Kopflern zu tun. Das ist doch ohne Belang. Wichtig ist, dass Sie der Erste waren, der mit Ihnen zu tun hatte. Der Erste waren ja wohl Sie. Quatsch! Ich habe Sie entdeckt und fertig. Hören Sie, Ljowa, wir müssen uns unbedingt treffen. Erstaunlich. Sie haben sich gar nicht verändert. Und ich? Ehrlich? Ja. 20 Jahre ist das her. Und wissen Sie, Maxim, es war die glücklichste Zeit in meinem Leben. Alles lag noch vor mir. Was hatte ich doch für ein Glück, dass ich unter der Leitung solcher Leute wie Komow gearbeitet habe und solcher wie Sie. Na, nun übertreiben Sie aber. Was habe ich damit zu tun? Was heißt, was haben Sie damit zu tun? Komow war der Leiter, aber bei Ihnen lag die ganze Koordination. Der Journalist Kammerer riss die Augen auf. Ich auch. Aber ich wurde dazu auch noch misstrauisch. Sie haben scheinbar noch nicht viel mitgekriegt. Das Einzige, was ich für euch getan habe, war die Garantie von Sicherheit, Transport, Proviant. Und Sie haben Ideen geliefert. Was für Ideen? Die Idee, eine Expedition zur blauen Schlange zu schicken. Nur insofern ich... Und die Idee, dass Progressoren mit den Kopflern arbeiten müssen und keine Tierpsychologen. Langsam, das war Komows Idee. Und überhaupt wart ihr mir damals ziemlich schnuppe. Ich hatte zu der Zeit einen Aufstand in Pandea. Ich hatte doch gar keinen Kopf für euch. Abalkin lächelte und entblößte dabei seine ebenmäßigen Zähne. Da gibt's nichts zu grinsen. Nein, meine Lieben. Ich habe mich scheinbar zur rechten Zeit an dieses Buch gemacht. Das sind ja die idiotischen Legenden im Umlauf. Schon gut, Maxim. Wir setzen diese Diskussion fort, wenn wir uns treffen. Darüber gibt's ganz bestimmt keine Diskussion. Sagen wir, morgen Punkt 10 bei mir? Lieber bei mir. Dann diktieren Sie die Adresse. Kurort Osinuschka. Bungalow Nummer 6. 2. Juni 78. 22.51 Uhr. Die Verstörung des Lehrers. Gott sei Dank hatte sich der Alte noch nicht schlafen gelegt. Ich habe buchstäblich nur ein, zwei Fragen an Sie, Sergei Pavlovich. Sie haben sich doch mit Abalkin getroffen. Ja. Und ich habe ihm Ihre Nummer gegeben. Entschuldigen Sie, Sergei Pavlovich. Er hat mich gerade angerufen und er hat mich beschuldigt, seine Priorität bei der Arbeit mit den Kopflern für mich zu beanspruchen. Da dachte ich, dass Sie vielleicht... Vielleicht haben Sie etwas nicht ganz richtig formuliert. Erlauben Sie. Ich habe überhaupt nichts dergleichen formuliert. Ja, also dann begreife ich es nicht. Wissen Sie, er hat sich sehr verändert. Ist irgendwie böse geworden. Hatten Sie nicht auch den Eindruck, Sergei Pavlovich? Ja, Sergei Pavlovich hatte auch den Eindruck. Und nach erzählte er voller Scham, was passiert war. Gegen 17 Uhr hatte er mit seinem Gleiter sein Gehöft verlassen mit Kurs auf Sverdlovsk. Nach 15 Minuten kam von wer weiß woher ein fremder Gleiter und bedrängte ihn. Er hat mich regelrecht angegriffen und zur Landung gezwungen. Der Pilot war Lev Abalkin. Er überschüttete den Alten sofort mit gehässiger Dankbarkeit. Dass er die Kommission für Berufslenkung überzeugt hatte, den Abiturienten Abalkin nicht ans Institut für Tierpsychologie zu schicken, wo der aus Unerfahrenheit und Dummheit hin wollte, sondern auf die Progressorenschule. Der erschütterte Greis verabreichte ihm eine Ohrfeige. Ich war es doch, der ihn für die Tierpsychologie ausersehen hatte. Wie habe ich dann gegen die Entscheidung der Kommission protestiert, mündlich, schriftlich, bis hin auf zum Rat für Volksbildung. Und ich war es doch, den sie schließlich vorgeladen und wie einen kleinen Jungen runtergeputzt haben, wegen unqualifizierter Beeinflussung. Was hat er darauf gesagt? Dieser dumme Junge hat mir die Hand geküsst und ist zu seinem Gleiter gestürzt. Ich wähle die nächste Nummer. Exzellenz, ich muss wissen, ob Abalkin mit noch jemand auf der Erde Kontakt aufgenommen hat. Hat er. Darf ich erfahren, mit wem? Darfst du. Mit mir. Berichte? Ich berichtete. Seine Exzellenz schwieg. Kann ich erfahren, worüber er mit Ihnen gesprochen hat? Es hat kein Gespräch gegeben, er hat das Bild nicht eingeschaltet. Und was deine Hypothese betrifft, sie ist falsch. Abalkin war ein hervorragender Resident und er hat seine Arbeit geliebt. Obwohl er seiner nervlichen Organisation nach dafür ungeeignet war? Das fällt nicht in deine Kompetenz. 2. Juni 78, 23.27 Uhr. Aus dem Bericht Lev Abalkins über die Operation Tote Welt auf dem Planet Esperanza. Aus dem Nebel vorn dringt deutlich und scharf der Gestank von nassem, rostigen Eisen und eine Minute später finden wir uns zwischen einer gewaltigen, ungeordneten Herde unterschiedlicher Autos. LKWs mit Planen überzogene riesige Tieflader, winzige tropfenförmige Sportwagen. Sie stehen mitten auf der Straße, auf den Fußwegen. Kreuz und quer, die Stoßstangen ineinander gerammt, manche halb übereinander, unvorstellbar verrostet. Erste zusammenfassende Mitteilung des Stabes. Ökologische Katastrophe hat auf dem Planeten stattgefunden, war aber nicht Ursache für Vernichtung der Zivilisation. Bevölkerung ist binnen einer Stunde verschwunden, hat sich aber nicht im Krieg ausgerottet, ist auch nicht in den Weltraum geflüchtet. Frage noch offen. Reste der Bevölkerung fristen auf dem Lande ihr Dasein. Bearbeiten primitiv den Boden. Keine kulturellen Traditionen, aber ausgezeichneter Umgang mit automatischen Gewehren. Ende. Die Straße wird breiter. Und ich erfühle vor mir einen Platz. Noch ein paar Schritte. Und vorn taucht aus dem Nebel die gedrungene Silhouette eines Panzers auf. Du kannst deinen Scheinwerfer einschalten. Der Asphalt ist hier fast lückenlos mit einer dicken, unappetitlichen Rinde überzogen, auf der verschiedenfarbiger Schimmel wächst. Ich nehme das Messer. Aus der schimmelbedeckten Masse löst sich ein Lappen und darunter schaut in stumpfem Grün etwas Rundes hervor. Ein Knopf. Eine Schnalle. Alle sind sie hier gegangen. Millionen haben ihre LKWs und ihre Sportwagen stehen gelassen, sind auf diesen Platz geströmt, Aber beim Gehen, das wenige fallen gelassen, was sie mitzunehmen versuchten, oder sind selbst hingefallen, ohne je wieder aufstehen zu können. Und alles, was zu Boden fiel, ist von Millionen Füßen zertreten und wieder zertreten worden. Eine Grube. Keine Spur von einer Grube. Zwei Schritte voraus aber liegt feucht und schwarz ein großes Rechteck blanken Asphalts. Stufen. Mit Löchern. Tief. Ich sehe kein Ende. Sie sind alle dort hineingegangen, aber da ist kein Boden. Müssen wir dort hinein? Ich sehe gar keine Grube. Ich sehe nur ein ebenes, rechteckiges Stück Asphalt. Ich will da nicht hinunter. Befehle es nicht. Was ist los mit dir? Ich befehle dir doch nichts. Bitte mich auch nicht darum. Wir gehen sofort von hier weg. Ja. Und schnell. Wir passieren einen zweiten Panzerwagen und befinden uns erneut zwischen zwei Kolonnen verlassener Wagen. Weppel läuft munter voraus. Ich an seiner Stelle würde mich für diesen Anfall panischer Angst schämen. Weppel kennt solche Scham nicht. Sie sind alle unter die Erde gegangen. Aber da ist kein Boden. Ich begreife nicht, wie Sie dort leben können. Versuch es zu erklären. Ich kann es nicht erklären. Die Planeten sind rund. Und dieser Planet ist auch rund. Ich habe es selbst gesehen. Aber auf dem Platz ist er überhaupt nicht rund. Dort ist er wie ein Teller. Und in dem Teller ist ein Loch. Und warum habe ich dieses Loch nicht gesehen? Weil es zugeklebt ist. Es ist zugeklebt für solche wie dich, aber nicht für solche wie mich. Mitteilung vom Stab. Es wird angenommen, dass es sich bei dem Rechteck Weppels um den Eingang zu einem interspatialen Tunnel handelt, durch den die ganze Bevölkerung des Planeten evakuiert worden ist. Den Wanderern. Das habe ich schon oft gehört, die Wanderer. Wisst ihr gar nichts über sie? Wenig. Wir wissen, dass es eine Superzivilisation ist. Wir wissen, dass sie sehr viel mächtiger sind als wir. Wir nehmen an, dass sie unsere ganze Galaxie erschlossen haben. Und das schon vor langer Zeit. Wollt ihr ihnen begegnen? Tja. Was soll ich da sagen? Kommef würde seine rechte Hand dafür hergeben. Ich würde es vorziehen, wenn wir sie nicht treffen. Gegen 18 Uhr beginnt es zu dämmern. Ich schlage Weppel vor, Rast zu machen und etwas zu essen. Wir lagern uns am Rand eines großen, ausgetrockneten Springbrunnens und ich öffne die Proviantpakete. Beim Essen spricht Weppel nie. Wenn er jedoch satt ist, liebt er einen kleinen Plausch. Ich wundere mich über dich und über euch alle. Wozu Arbeit ohne Sinn tun? Warum denn ohne Sinn? Du siehst doch, wie viel wir an einem einzigen Tag erfahren haben. Eben, deshalb frage ich ja. Wozu wollt ihr etwas erfahren, was keinen Sinn hat? Zum Beispiel? Zum Beispiel die Grube ohne Boden, die ich gefunden habe. Wer kann eine Grube ohne Boden gebrauchen? Und wozu? Es ist eigentlich keine Grube. Eher die Tür zu einer anderen Welt. Eine andere Welt, eine andere Welt. Habt ihr etwa nicht genug Platz in dieser? Ja. Unsere Fantasie muss es wohl zu eng sein. Nur. Ihr kommt ja kaum in eine andere Welt. Schon fangt ihr an, sie nach dem Bilde eurer eigenen umzumodeln. Und natürlich wird es eurer Fantasie wieder zu eng. Und so immer weiter. 3. Juni 78, 7.30 Uhr. Erneut Maja Glumova. Genug geschlafen. Mach diese Glumowa ausfindig. Ich muss wissen, ob sie sich gestern mit der Balkin getroffen hat. Ob er sie im Museum besuchen will. Und vergiss nicht, den Armbandsender anzulegen. Dieser verfluchte Sender, der immer so drückte. Gut so. Ich ging unter die Dusche. Dann wählte ich die Nummer ihrer Wohnung. Niemand da. Die Nummer ihres Arbeitszimmers. Ach nein, vom Bildschirm lächelte mich Grisha Serosovin an, aus der vierten Untergruppe meiner Abteilung. So, so, seine Exzellenz ergreift Maßnahmen. Es scheint sicher zu sein, dass Abalkin im Museum auftaucht. Apropos Abalkin, mit dem bin ich ja um 10 verabredet. Der Bungalow Nummer 6 meldete sich sofort. Ach, Sie sind's. Ja, ich bin's. Ich wollte... Ist Lev zu Hause? Nein. Ich bin nämlich mit ihm verabredet. Ich wollte... Hier? Wann? Also, Maja Treubuchner, machen wir uns keine falschen Hoffnungen. Er wird nicht kommen. Woher wissen Sie das? Warten Sie auf mich. Ich erzähle Ihnen alles. Was ist mit ihm passiert? Ihm fehlt nichts. Machen Sie sich keine Sorgen. 2 Minuten fürs Anziehen, 3 Minuten bis zur nächsten 0T-Kabine. Verdammt, eine Schlange vor der Kabine. Freunde, ich bitte Sie sehr, lassen Sie mich vor, es ist sehr wichtig. Dank, vielen Dank. Sie erwartete mich im Vorraum. Wir werden uns hier unterhalten. Wie Sie wollen. Ich schaute mir schnell Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer an. Überall sauber aufgeräumt und natürlich niemand darin. Wen haben Sie gesucht? Ich weiß nicht. Uns steht einfach ein heikles Gespräch bevor. Und ich wollte sicher sein, dass wir allein sind. Wer sind Sie? Aber lügen Sie bloß nicht wieder. Ich präsentierte ihr die Legende Nummer 2. Was hat er getan? Ich weiß nicht, was er getan hat. Ich suche ihn nicht, weil er was getan hat, sondern weil er der einzige Zeuge eines großen Unglücks ist. Wo? Da, wo er im Einsatz ist. Auf dem Planeten Sarac. Haben Sie ihn noch mal gesehen? Nein. Er wollte anrufen. Warum warten Sie dann hier auf ihn? Ja, wo soll ich denn sonst auf ihn warten? Und wo wollte er Sie anrufen? Im Museum? Sicher. Vorgestern hat er mich da auch angerufen. Er wollte Sie im Museum besuchen? Nein. Er hat mich hierher bestellt. Maja Treubuchner. Jede Einzelheit ist wichtig. Sie sind hierher gekommen. Er hat von sich erzählt, von seiner Arbeit. Sie haben ihm von Ihrer Arbeit erzählt. Nein, wir haben von nichts dergleichen gesprochen. Wonach hat er Sie dann gefragt? Er hat überhaupt nichts gefragt. Er hat erzählt. Erinnerungen ausgegraben. Gezeichnet. Er kann sich an alles erinnern. An jeden einzelnen Tag, wo er stand, wo ich stand, was Rex gesagt hat. Das alles betraf die Kindheit. Ja, er war wie von Sinn. Ich hatte keine Kraft mehr, schlief ein, er weckte mich, schrie mir ins Ohr. Und wer ist damals von der Wippe gefallen? Die Antworten auf die Fragen seiner Exzellenz hatte ich. Er interessierte sich nicht für ihre Arbeit und er beabsichtigte nicht, sich ihrer beim Eindringen ins Museum zu bedienen. Aber... Maja Treubuchner, was war die Ursache für Ihre Verzweiflung, deren unfreiwilliger Zeuge ich gestern geworden bin? Ich war ein hysterisches, dummes Ding. Hab nur an mich gedacht. Mir kam es vor, als hätte er mich ausgequetscht wie eine Zitrone und dann weggeworfen. Dabei konnte es ihm gar nicht um mich gehen. Er wusste ja, dass Sie nach ihm suchen. Vielen Dank, Maja Treubuchner. Mir scheint, Sie haben unsere Absichten nicht richtig verstanden. Niemand will ihm etwas Böses. Sagen Sie ihm das bitte. Sie gab keine Antwort. Vom Abhang her war zu sehen, dass Dr. Goanek sich mangels Patienten wieder dem Fischfang widmete. Das traf sich gut. Ich drang in die bekannte gute Stube ein, rief seine Exzellenz an und erstattete Bericht. Die Ärmste. Kommst du zurück? Ich will von hier aus noch in die Residenz der Kopfler. Wozu? Dort hält sich gegenwärtig der Kopfler Weppel auf. Sie waren so etwas wie Freunde. So. Ist dir eigentlich noch nicht in den Sinn gekommen, dass er Steine ins Gebüsch wirft? Eine falsche Spur legen? Gefälschte Indizien in die Welt setzen? Den Leuten etwas vormachen? Nein, das glaube ich ganz und gar nicht. Und was ist dein Eindruck? Alles Mögliche, nur keine Steine ins Gebüsch. In seinen Schritten gibt es eine gewisse Logik. Er will etwas in Erfahrung bringen. Etwas über sein Leben. Genauer über sein Schicksal. Etwas, was man vor ihm geheim gehalten hat. Exzellenz, er hat irgendwie erfahren, dass er von einem Persönlichkeitsgeheimnis betroffen ist. Auf dem Bildschirm schwankte die Glatze hin und her. Ein historischer Augenblick. Meine Argumente ließen seine Exzellenz die eigenen Vorstellungen überprüfen. 3. Juni 78, 3 Uhr morgens Ortszeit. Der Kopfler Weppel Itritsch. Unmittelbar vor mir glänzte feucht eine Metallbrücke. Darüber in Leuchtschrift: Territorium des Volkes der Kopfler. Etwas weiter rechts Licht in einem flachen Gebäude vom Kasernen-Kasemattentyp. Der Geruch, der herüberwehte, erinnerte mich an den unvergesslichen Sarak. Rostiges Eisen, Aas, lauernder Tod. Natürlich hat er mich als Erster entdeckt. Was willst du? Ich schreibe ein Buch über Lefer Balkin. Du kennst ihn. Ein ganzes Volk kennt Lefer Balkin. Und was denkt dein Volk über Lefer Balkin? Mein Volk denkt nicht über Lefer Balkin. Es kennt ihn. Was kannst du über Lefer Balkin erzählen? Nichts. Stell konkrete Fragen. Du hast vor 15 Jahren mit Balkin zusammengearbeitet. Hattest du danach mit anderen Erdenmenschen zu tun? Ja, oft. Hast du einen Unterschied gespürt? Er erstarrte plötzlich, ließ langsam die Pfote sinken und hob den Kopf. In seinen Augen flammte für einen Moment ein düster roter Schein. Hör aufmerksam zu und merk es dir lange. Das Volk der Erde mischt sich nicht in die Angelegenheiten des Volkes der Kopfler. Das Volk der Kopfler mischt sich nicht in die Angelegenheiten des Volkes der Erde. So war es und so wird es sein. Die Angelegenheit Lefer Balkins ist eine Sache des Volkes der Erde. Das Volk der Kopfler wird Lefer Balkin niemals Asyl gewähren. Er hat um Asyl gebeten. Bei euch? Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Aber was hat er zu dir gesagt? Er hat mich gefragt, ob es einen Unterschied zwischen ihm und den anderen Menschen gibt, mit denen ich gearbeitet habe. Dasselbe, das du mich gefragt hast. Er machte Kehrt und glitt ins Gebüsch. Kein Zweig, kein Blatt regte sich. Er war verschwunden. Seine Exzellenz war zufrieden. Du hattest recht, auf den Besuch in diesem Tiergarten zu bestehen. Glauben Sie allen Ernstes, dass er um Asyl gebeten hat? Was er gemacht hat, ist unwichtig. Die Reaktion der Kopfler, die ist wichtig. Seine Exzellenz mochte zufrieden sein, ich war es nicht. Ein rätselhafter Mann jagte mit einem kaputten Schicksal herum. Jagte hin und her. Ich mache dich nochmals darauf aufmerksam, Maxim. Er ist gefährlich. Umso mehr, als er es nicht weiß. Ja, wer ist er denn zum Teufel? Ein wahnsinniger Android? Ein Android kann kein Persönlichkeitsgeheimnis haben. 4. Juni 78. 1 Uhr 8 nachts. Das Museum für außerirdische Kulturen. Ja? Maxim, das Museum, Haupteingang, Will. Hast du verstanden? Wenig später eilte er in mächtigen, lautlosen Sprüngen vor mir her, dem Schatten eines mittelalterlichen Dämons ähnlich. Von Saal zu Saal, von Korridor zu Korridor, zwischen Ständen und Vitrinen, Statuen und Attrappen. Nirgends war Licht. Aber er irrte sich kein einziges Mal. Wir sind da. Das war das Arbeitszimmer von Maja Teuwovna-Glumova. Komm, fass mit an. Vorsichtig nahmen wir eine Art flachen Klotz aus einem Regal und stellten ihn auf den Tisch. Seine Exzellenz zog ein langes Schaltuch aus der Brusttasche und bedeckte ihn damit. Wenn er dieses Tuch berührt, fass ihn. Was war das für ein Klotz? Sah aus wie das Futteral für einen Intravisor. Oder ein Musikinstrument. Lärm. Ich blickte seine Exzellenz an. Der war auch irritiert. Ein Progressor, ein Meister in der Kunst der lautlosen Fortbewegung und so viel unfreiwilliges Getöse? Das ist er nicht. Seine Exzellenz nickte. Er schlug den schwarzen Anorak zurück und schob seine 26er Herzog in die Brusttasche. Die ganze Zeit hatte er diese furchtbare Waffe in der Hand gehalten. Scheint es ja endlich zu sein. Es konnte nur eins bedeuten. Er war entschlossen, Lev Abalkin zu töten. Sollten das wir. Der falsche Abalkin machte sich daran, im Schein seiner Taschenlampe die Regale zu betrachten. Ohne Eile, ganz methodisch, Wort für Wort. Seine Exzellenz verfolgte all seine Bewegungen mit einem Ausdruck hoffnungsloser Müdigkeit, den ich gar nicht an ihm kannte. Scheint's versteckt. Was suchen Sie denn da, Bromberg? Die Zünder? Der ist da! Wer sind Sie? Na, hören Sie schon auf zu zittern. Ich bin es. Wer ist ich? Was zum Teufel? Ah. Sikorski. Nehmen Sie die Lampe weg. Wer sollte auch sonst hinter dem ganzen Theater stecken? Nehmen Sie die Lampe weg oder ich schlage Sie zu Stücken. Fassen Sie mich nicht an! Seine Exzellenz nahm ihm die Taschenlampe aus der Hand und stellte sie aufs nächste Tischchen. Nun setzen Sie sich, Bromberg. Versuchen wir, uns in Ruhe zu unterhalten. Versuchen wir es. Aber was ist das für ein junger Mann, der da die Wand an der Tür festhält? Das ist Maxim Kamera, Mitarbeiter der Comcon. Maxim, das ist Dr. Isaac Bromberg, Wissenschaftstheoretiker. Das also war Isaac Bromberg, der berühmte Ultralinke, der das Recht auf schrankenlose Entfaltung der Wissenschaften proklamierte. Alles, was sich wissenschaftlich verwirklichen lässt, muss auch unbedingt verwirklicht werden. Das war sein Credo. Ich erwarte Ihre Erklärungen, Sikorski. Wie ich sehe, haben Sie sich arg erschrocken. Na, wissen Sie, wenn Ihnen jemand nachts in einem absolut leeren Gebäude... Was und was, Dr. Bromberg, macht man, wenn man die wissenschaftliche Entdeckung verwirklicht hat? Man hält die Folgen unter Kontrolle. Wo ich wann hingehe? Und zweitens, wann denn sonst? Und wenn klar wird, dass wir außerstande sind, die Folgen unter Kontrolle zu halten? Wie bei der Massachusetts-Maschine? Wo vor unseren Augen eine neue, nichtmenschliche Zivilisation entstand und Kraft gegen uns sammelte? Ich rufe den Direktor an. Was ist los? Der Ärmste ist rot vor Scham, windet sich. Die Forschungen einstellen, befiehlt dann der Weltrat. Auf gar keinen Fall, schreien die Extremisten. Wer nicht trinkt und wer nicht raucht, stirbt gesund und unverbraucht. Den Namen kennen wir ja noch nicht einmal. Aber ich bin nicht zu täuschen. Wir von der Comcon 2 verbieten nie etwas. Aber wir haben die Verbote des Weltrates zu verwirklichen und zu verhindern, dass Informationen durchsickern. Denn das hat oft die verheerendsten Folgen. Comcon 2! Aber das vermochte Bromberg nicht einzusehen. Jesuiten. Wenn irgendwo Forschungen auf Eis gelegt wurden, stürzte er los, um zu entlarven und zu enthüllen. Die Comcon 2 war die Macht der Finsternis schlechthin. Und dahinter? Und seine Exzellenz ganz besonders. Das Kontor zu verstecken. Ein Komplott von Konservativen. Eine komplette Konspiration. Seine Exzellenz, dieser Eisklotz, dieses reif bedeckte Granitmonument von Kaltblütigkeit und Selbstbeherrschung. Er hatte einen puterroten Kopf, atmete schwer. Bromberg, ich möchte gern wissen, wozu Sie die Zünder brauchen. Ja, das möchten Sie gerne wissen. Und was möchten Sie noch gerne wissen? Vielleicht interessiert Sie meinen Stuhlgang. Ach, um Ihren Stuhlgang kümmern Sie sich gefällig selbst. Ich möchte wissen, warum Sie nachts ins Museum einbrechen und Ihre Krallen nach den Zündern ausstrecken. Ja, und wie sind Sie denn hereingekommen, ne? Antworten Sie. Hier ist mein Schlüssel für den Diensteingang. Und wo ist Ihr Schlüssel, Sikorski? Zeigen Sie mir Ihren Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich brauche auch keinen. Ich bin dienstlich hier und nicht, weil mich der Hafer sticht. Sie, Alter, die beiden Alten waren offenbar lange nicht gegeneinander geprallt und gossen jetzt mit besonderer Wut die angestauten Vorräte an Gift und Galle übereinander aus. Sie sind nicht imstande, auch nur einen Knopf zu erfinden, wollen aber über die Zukunft der Wissenschaft urteilen. Kahlköpfiger Geheimagent, verkappter Kerkermeister der Ideen, was können Sie denn beurteilen? Und dann beruhigten sie sich auf einmal. Gleichzeitig. Als wären die letzten Energiereste versiegt. Isaac, was werden Sie machen, wenn ich tot bin? Kasuka tanzen. Reden Sie kein dummes Zeug. Wozu brauchen Sie denn nun die Zünder? Na ja, so gut. Heute Morgen hatte ich Besuch. Ein junger Mann. Während der Unterhaltung bemerkte ich bei ihm hier an der Innenseite des rechten Ellenbogens ein ziemlich seltsames Muttermal. Gleicht am ersten einem kyrillischen J. Hm? Fällt Ihnen dabei nichts ein, Rudolf? Maxim, sei so gut und bring uns das Ding unter dem Tuch. Das Ding war schwer und fühlte sich warm an. Es war ein Futteral aus glattem Material von leuchtender Bernsteinfarbe. Seine Exzellenz packte den Deckel mit beiden Händen und hob ihn ab. Diese Dinger also nannten sie offenbar Zünder. Graue, dicke, runde Scheiben von vielleicht 7 Zentimetern Durchmesser, die in einer Reihe in genau passenden Fassungen lagen. Der? Insgesamt waren es 11 Zünder. Größe? 2 weitere Fassungen waren leer. Optionen? Ja, das ist auf jeden dieser Zylinder eine Hieroglyphe. Das ist völlig identisch. Eine davon erkannte ich sofort. Eine Hand wäscht die andere. Das Original zu dem leicht verwischten kyrillischen J auf der Rückseite von Blatt Nummer 1 in der Mappe 07. Haben Sie sie alle tätowiert? Natürlich nicht. Also hatten Sie das von Anfang an? Nein. Diese Zeichen sind an Ihnen erschienen, als Sie so zwischen 10 und 12 Jahre waren. Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Sagen Sie, Isaac, worüber haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, unser Gespräch war ziemlich verworren. Aber jetzt ist mir natürlich klar, dass mir dieser Chromagnide etwas vorgemacht hat. Gestern früh war also ein junger Mann bei ihm erschienen und hatte sich als Alexander Dymock vorgestellt. Vielleicht könne Dr. Bromberg herausfinden, ob um Dymocks Geburtsdatum herum, Februar 36, in der Wissenschaft irgendwelche rätselhaften Dinge passiert seien, die dann später vertuscht wurden. Der Kenner Bromberg fand im Zeitabschnitt 33 bis 39 insgesamt 8 Vorfälle. Darunter auch die Geschichte mit einem Sarkophag-Brutkasten. Gemeinsam gingen sie alle Vorfälle sorgfältig durch. Alles klar. Besten Dank, Isaac. Jetzt weiß er also von dem Sarkophag. 4. Juni 78, 3 Uhr 58 morgens. Das Persönlichkeitsgeheimnis Lew Abalkins. Seine Exzellenz hatte mich in sein Arbeitszimmer gebeten. Maxim, ich wollte, es wäre nicht nötig, zu sagen, was ich dir jetzt zu sagen habe. Es fiel ihm sichtlich schwer zu sprechen. Er senkte den Kopf und ich sah wie so oft nur seinen sommersprossigen Schädel. Dann gab er sich einen Ruck. Am 21. Dezember 37 landete eine Abteilung der Fährtensucher unter Boris Fokin auf einem namenlosen Planeten im System EN9173. Sie sollte die hier bereits im vorigen Jahrhundert entdeckten Ruinen untersuchen, die den Wanderern zugeschrieben wurden. Am 24. Dezember zeigten die Intravisionsaufnahmen unter den Ruinen einen großen Raum, mehr als 3 Meter tief. Darin stand eine voluminöse Vorrichtung, für die einer der Leute das Wort Sarkophag prägte. Der Sarg war 40 bis 45.000 Jahre alt und er verbrauchte Energie, die er aus den Ruinen bezog. Denn die Ruinen waren gar keine Ruinen, sondern Teil eines umfassenden Energieumwandlungssystems. Fokin verlangte überraschend einen Embryologen. Und am 30. Dezember erhielt Komow einen Funkspruch, nachdem der Sarkophag eine Art Embryo-Safe war, mit 13 befruchteten Eizellen der Spezies Homo sapiens. Alle durchaus lebensfähig. Komow, das muss man ihm lassen, erfasste sofort die Dimension des Problems. Für den 31. Dezember rief er alle Leiter der ComCon zusammen. Es gab 3 Möglichkeiten: den Sarg zu verschließen und alles zu lassen, wie es war, oder die Entwicklung der Eizellen in Gang zu setzen, oder den Fund zu vernichten, um alle Gefahren zu vermeiden. Unverzüglich spaltete sich die Versammlung in 2 Fraktionen, die Optimisten und die Pessimisten. Seine Exzellenz hatte fortwährend das apokalyptische Bild eines Wesens vor Augen, das sich weder anatomisch noch physiologisch noch psychologisch vom Menschen unterschied. Das mitten unter uns lebt und arbeitet, in sich die Bedrohung eines unbekannten Programms trägt und das Grauenhafteste ist, dass es selbst nichts von diesem Programm weiß. Nicht einmal in dem Moment, in dem sich das Programm einschaltet, in ihm den Erdenmenschen zerreißt, und es, ja, wohin führt? Zu welchem Ziel? Darf ich den Genossen Sikorski für einen Moment unterbrechen? Gerade bekomme ich einen Funkspruch von Fokin. Er teilt mit, dass bei allen 13 Eizellen die erste Teilung erfolgt ist. Das war ein böses Neujahr für alle Eingeweihten. Vom frühen Morgen des 1. bis zum Abend des 3. Januar tagten sie in Permanenz. Zur Debatte stand im Grunde nur noch eine Frage. Wie konnte man das Schicksal der 13 so organisieren, dass die Risiken unter Kontrolle blieben? Die Forderung nach Vernichtung des Sarkophags wurde nicht mehr gestellt. Ich stelle eine Reihe von Forderungen vor, die wir strikt befolgen sollten. Alle Arbeiten, die auch nur im Mindesten diese Sache berühren, müssen sekretiert werden. Strikte Geheimhaltung ohne Ausnahme. Keins der Findelkinder darf in die eigene Genese eingeweiht werden. Die Findelkinder müssen sofort nach der Geburt getrennt werden. Die Findelkinder müssen für außerirdische Berufe ausgebildet werden, damit ihre Lebensumstände sie auf natürliche Weise von der Erde fernhalten. Ja, das ist wieder. Sie wurden alle am selben Tag geboren, am 6. Oktober 38. 5 Mädchen und 8 Jungen. Das Schicksal Leffa Balkins war auf viele Jahre hinaus vorprogrammiert und unterschied sich in nichts von dem seiner irdischen Altersgenossen. Bis zum November 47. Am 16. November entdeckte Jadwiga Michailowna, du kennst sie ja, bei einer Routineuntersuchung in seiner rechten Armbeuge einen kleinen blauen Fleck. Nichts Ungewöhnliches bei einem Kind. Aber am 23. war der Fleck zu einer Art Tätowierung geworden. Und Ende 48 trugen alle 13 dieses Siegel der Wanderer. Ich war beunruhigt, aber nicht allzu sehr. Bis dann am 12. März der Assistent Boris Iwanow das Büro seiner Exzellenz betrat, stumm und ohne anzuklopfen. Er legte ihm Band 6 der Materialien zum Sarkophag auf den Schreibtisch. Aufgeschlagen auf Seite 211. Mit Abbildungen des Futterals, der 13 Scheiben und der Hieroglyphen darauf, die seine Exzellenz von den Ellenbogen der Kinder her nur allzu genau kannte. Wir verstanden uns ohne Worte, sahen das gleiche Bild vor uns. 13 fröhliche Bomben tobten über Spielplätze, kletterten auf Bäume. Hier aber warteten 13 Zünder zu diesen Bomben auf ihre Stunde. Man nahm sich die Zünder gründlich vor. Die besten Leute in den besten Laboratorien. Das Ergebnis gleich null. Bis auf einen tragischen Zwischenfall. Mit Zünder Nummer 12 wurde ein Regenerationsversuch gemacht. Aber im Gegensatz zu anderen Objekten der Wanderer stellte sich der Zünder nicht wieder her. 2 Tage später geriet in den Anden eine Gruppe von Schülern unter einen Steinschlag. Es gab Schrammen und Verletzungen, doch alle blieben am Leben, bis auf Enna Lasko. Personalakte Nummer 12. Das konnte Zufall sein. Aber dann kam das Jahr 62. Ich war schon Resident auf dem Sarksch. Hinter meinem Rücken gelang es einer Gruppe von Psychologen von der Kommission, die Erlaubnis zu erhalten, einem der Findelkinder sein Geheimnis zu offenbaren. Ausgewählt wurde Thomas Nilsson, die Nummer 02. Nilsson nahm die Eröffnungen relativ günstig auf. Allerdings mit einem gewissen melancholisch-sarkastischen Humor. Und am 128. Tage brachte er sich um. 4 Tage später meldete ein Mitarbeiter der Comcon völlig panisch, dass der Zünder 02 spurlos verschwunden sei. In seiner Fassung nicht einmal Staub hinterlassen habe. 4. Juni 78, 5.43 Uhr. Lagebesprechung. Seine Exzellenz verstummte, erhob sich schwer und ging Kaffee kochen. So. Du kannst Fragen stellen. Nach Ihrer Ansicht ist das Programm in Aktion getreten. Und er hat Tristan ermordet? Lass uns mal logisch überlegen. Tristan war der beobachtende Arzt. Einmal im Monat trafen sie sich irgendwo im Dschungel, angeblich um seine Belastbarkeit zu kontrollieren, in Wahrheit, um festzustellen, ob er noch Mensch war. Nur Tristan hatte die Nummer meines Sonderkanals. Am 30. hätte er 3-mal die 7 durchgeben müssen, alles in Ordnung. Am 28. kommt er um. Und Abalkin flieht zur Erde, versteckt sich, ruft mich über den Sonderkanal an, den nur Tristan kannte. Leif Abalkin gibt es nicht mehr. Er ist ein automater Wanderer. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Exzellenz. Aber Sie haben ihn nicht gesehen. Wir beide sind keine Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler kann sich irren, dann hat er sich eben blamiert. Aber uns ist eines nicht zu verzeihen, wenn wir die Gefahr unterschätzen. Und wenn es in unserem Haus nach Schwefel stinkt, dann haben wir kein Recht, an Molekülfluktuationen zu denken, sondern die Pflicht anzunehmen, dass irgendwo in der Nähe der Leibhaftige aufgetaucht ist. Aber warum der Leibhaftige? Was können wir Schlechtes von den Wanderern sagen? Nehmen Sie die Operation Tote Welt. Da haben Sie die Bevölkerung eines ganzen Planeten gerettet. Den Planeten haben Sie gerettet, vor der Bevölkerung. Wo ist die Bevölkerung geblieben? Wir sind alle müde, Maxim. Vor Müdigkeit werden wir sorglos. 70% der Kommission hat inzwischen Gorbowskis Hypothese übernommen. Ein Käfer im Ameisenhaufen. Ach, wie schön das wäre. Kluge Onkels haben aus rein wissenschaftlicher Neugier einen Käfer in einen Ameisenhaufen gesteckt und registrieren nun eifrig alle Nuancen der Ameisenpsychologie. Wenn es aber kein Käfer im Ameisenhaufen ist, sondern ein Iltis im Hühnerstall? Die Schufte! 40 Jahre lang machen sie aus mir eine Ameise. Ich kann an nichts anderes denken. Einen Feigling haben sie aus mir gemacht. Ich erschrecke vor dem eigenen Schatten, traue dem eigenen Schädel nicht mehr. Na, was starrst du mich so an? In 40 Jahren... Er blickte starr über mich hinweg und stand langsam auf. Ich drehte mich um. 4. Juni 78, 7.04 Uhr. Lev Abalkin in Natura. Ich bin einer von 13. Ja, ja, aber leider sind Sie einer von den 13. Es ist mir verboten, mich auf der Erde aufzuhalten. Und ich muss mein Leben lang unter Aufsicht sein. Ja, ja, aber so ist es. Abalkin hatte sich großartig unter Kontrolle. Das Gesicht völlig reglos. Die Augen halb zu, als döste er vor sich hin. Aber er war im letzten Stadium der Raserei. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie uns dumm und gemein behandelt haben. Sie haben mein Leben kaputt gemacht und nichts damit erreicht. Sie hätten mich einweihen und mich zu Ihrem bewussten Verbündeten machen müssen. Und Sie hätten sich nach ein paar Monaten umgebracht. Unsinn. Alles Wahnvorstellungen unserer Psychologen. Als ich erfuhr, dass ich mich auf der Erde nicht aufhalten darf, da hätte ich mich fast umgebracht. Weil ich dachte, ich muss ein Android sein. Ich habe wie ein Verrückter nach Beweisen für meine Kindheit gesucht. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie nicht auf die Erde dürfen? Was denn? Stimmt das etwa nicht? Auf dem Sarg wusste nur Tristan davon. Abalkin schwieg. Auf den mattbleichen Wangen traten graue Flecken hervor, wie Spuren alter Flechten. Ich will nicht darüber sprechen. Für mich ist es nur wichtig, dass Sie mich in Ruhe lassen. Wir lassen Sie in Ruhe. Aber ich flehe Sie an, wenn Sie plötzlich in sich etwas Ungewohntes spüren, geben Sie Nachricht. Sofort. Mag sein, dass ich vor Ihnen schuldig bin, aber die Erde trifft doch keine Schuld. Ja, doch. Ich benachrichtige Sie. Sie persönlich. Ihm nach. Ja, nicht aus den Augen lassen. 4. Juni 78. 7.30 Uhr. Der Abschluss der Operation. Er bog ohne Eile auf den Boulevard ein und setzte sich auf eine Bank. Eichhörnchen versammelten sich um ihn. Eins sprang auf seine Schulter. Er lachte. Herr, hilf, dachte ich in Panik. Er spielt mit Eichhörnchen und seine Exzellenz will ihn umbringen. Er hätte ihn ja ergreifen und den Ärzten und Psychologen übergeben können. Und alle Gefahr für die Erde wäre gebannt gewesen. Aber er hatte ihn laufen lassen. Und erwartete ihn jetzt im Museum. Wollte mit eigenen Augen sehen, wie der Automat der Wanderer sich seinen Weg sucht. Wie er das Bernsteinfutteral findet. Wie er nach seinem Zünder greift. Aber nur greift, denn in derselben Sekunde würde seine Exzellenz abdrücken. Jova, reisen Sie ab. Sofort. Ich hatte gebeten, in Ruhe gelassen zu werden. Man wird Sie nicht in Ruhe lassen. Für uns sind Sie ein Automat der Wanderer. Und ihr seid für mich eine Bande von vor Angst Amok laufenden Idioten. Gerade deshalb sollten Sie abreisen. Fliegen Sie auf die Pandora, Jova. Bleiben Sie da ein paar Monate und beweisen Sie, dass kein Programm in Ihnen steckt. Er schaute mir gerade in die Augen. Vor ihm saß ein vor Angst Amok laufender Idiot und gab sich alle Mühe, ihn wieder an den Rand des Weltalls zu locken. Jova, man wird Sie umbringen. Das funktioniert nicht so einfach. Ich ging neben ihm. Na gut, daneben anders. Waren zwar schon viele Menschen auf der Straße. Aber jeder konnte ja mal ohnmächtig werden. Ich schaffe ihn auf unser Raketodrom. Rufe die Glumova an. Und wir landen zu dritt auf der grünen Rosena. In meinem alten Lager. So. Da am Straßenrand steht ein Gleiter. Genau, was ich brauche. Mein Körper war wie ein prall gefüllter Luftballon. Er hatte mir eine sogenannte Wendung nach unten verpasst. Allerdings aus einer Position, aus der sie sonst niemand ansetzen würde. 2 Zentimeter weiter links und ich wäre bis zum Abend bewusstlos liegen geblieben. Ich bin Er hat mich gerufen. Wo nahm ich bloß die Beine her? Ich sprang dem Arzt entgegen, packte ihn am Ärmel und stieß ihn zu der Frau, die eben noch meinen Kopf gehalten hat. Der Dame ist schlecht geworden. Helfen Sie! Ich schlug mich durch die Menge zum Gleiter durch, schaltete das Triebwerk ein. Aber erlauben Sie! Es war wie in einem wiederkehrenden Traum. Von Saal zu Saal, von Korridor zu Korridor, zwischen Vitrinen und Statuen. Ich war zu spät gekommen. Aus. Vorbei. Lev Abalkin lag mitten im Zimmer. Auf dem Rücken. Und seine Exzellenz riesengroß, die Herzogin in der Hand, näherte sich ihm vorsichtig. Von der anderen Seite aber kam sich mit beiden Händen am Tisch festkrallend Maja Glumowa. Er lebte noch. Die Finger seiner rechten Hand kratzten kraftlos und hartnäckig über den Fußboden. Als wollten sie den wenige Zentimeter entfernt liegenden Zünder erreichen. Maxim, bleib weg von ihm! Er ist noch immer gefährlich! Ich hockte mich zu ihm hinunter. Sein Gesicht war mit grauen Flecken überzogen. Sein Mund blutig. Ein Mann stand am Tor. Ich berührte ihn sanft an der Schulter. Die Tiere davor. Ljowa. Ein Mann stand am Tor. Die Tiere davor. Die Tiere.